Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Rahel Puffert und wir sind in der Sendung Altona Abroad auf FSK 93,0. Liebe Leute, heute haben wir uns ziemlich viel vorgenommen. Altona Abroad ist eine Art akustischer Spaziergang entlang der großen Bergstraße Richtung Bahnhof. Und wir wollen heute versuchen, diesen akustischen Spaziergang zu unterfüttern mit Gesprächen von sogenannten Experten, kann man eigentlich wirklich sagen, mit Leuten, die aktiv waren an verschiedenen Orten, die an Kämpfen teilgenommen haben, die uns viel Hintergrundmaterial bieten können zu dem, was in Altona an diesen verschiedenen Standorten, an denen wir uns gleich entlang bewegen wollen, so passiert ist. Und ausgehend immer von der Gegenwart wagen wir auch den Blick zurück, klar, aber andererseits auch ein bisschen in die Zukunft. Hier im Studio sind verschiedene Leute. Wir haben richtig viele Gäste hier. Ich zähle jetzt einfach mal die Namen auf und sage kurz was dazu. Im Verlauf der nächsten 3 Stunden dieser Sendung, dauert noch bis 17 Uhr, werden wir immer mal wiederholen, wer spricht. Zunächst ist Hanna Metzger, Musiker und Mitorganisator und Gründer der Blinzelbar hier. Dann haben wir Judith Hamann hier, bildende Künstlerin, auch von der Blinzelbar und ganz wichtig, ehemalige erste Vorsitzende des Verband e.V. Lena Kaiser, Sozialwissenschaftlerin und freie Autorin, die uns sehr viel an Informationen und Hintergrund bieten kann. Es ist da Anna Bergschmidt, Aktivistin in der Gegend, sowie Bettina Göbel, Freiberuflerin, John Hagen, den ich gleich zu Wort kommen lasse, Max bzw. Martin vom Autonomen Zentrum Altona. Ach, es gibt noch so ein paar andere Leute, die hier auftauchen. Zum Beispiel ist Nico da vom Altona-Plattform gegen Verdrängung. Und dann haben wir noch Olaf Scheller, den Fotografen, der auch vom Frappant e.V. da ist, Viktoria-Kaserne. Bis hin zu Thomas Leske, den pensionierten Nervenarzt und Aktivisten, auch hier als Vertreter von Altopia. Wie gesagt, wir kommen gleich noch dazu, diese merkwürdige Vorstellung ein wenig aufzulösen. Zunächst jetzt aber erstmal, was ist das eigentlich, was ist das für eine Planung? Der Masterplan, davon war die Rede, oder auch von dem Zukunftsplan. John wird uns dazu gleich ein paar Ausführungen geben. Für euch hier Auszüge und Zitate aus dem Atlas Altona. Der Zukunftsplan von soll gelten von 2003 bis 2017 und ist herausgegeben von der Stadt Hamburg. Der Plan bezieht sich auf Altona Altstadt, das Schanzenviertel komplett sowie Teile von Altona Nord und Altona Altstadt, auf denen auch der Schwerpunkt des Plans liegt. Was will uns dieser Bilderband sagen? Einleitend geht das in etwa so: Das Areal des Zukunftsplans umfasst die östlichen Stadtteile Altona Altstadt, Altona Nord und Sternschanze. Knapp 56.000 Menschen leben in dem Betrachtungsraum des Zukunftsplans Altona. Der Zukunftsplan Altona ist sowohl in Bezug auf das Verfahren als auch in Bezug auf die Inhalte als offenes Planungsinstrument zu verstehen. Im Unterschied zu förmlich festgelegten Planverfahren müssen für den Zukunftsplan keine rechtlichen vorgegebenen Verfahrensschritte befolgt werden. Das Verfahren soll eine breite Beteiligung ohne vorgegebene Ziele sicherstellen. Auf den nächsten 132 bunt bebilderten Seiten erfahren wir, wie wunderbar und lohnend man all die umliegenden Stadtteile schon umgewandelt hat. Mit einer wesentlichen Ausnahme, Altona Nord. Wie gesagt, alles ist fast gut, es gibt da nur ein paar Unschönheiten. Problem Nummer 1, die Ausländerin. Altona Nord ist mit 15,4% der kinderreichste Stadtteil im Plangebiet. Mit durchschnittlich 20,5% liegt der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer im Plangebiet auffallend über dem Hamburger Durchschnitt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Plangebiets kommen aus ca. 140 verschiedenen Herkunftsländern. Der Anteil der Deutschen mit Migrationshintergrund liegt, das ist natürlich wichtig, nochmal annähernd so hoch wie der Ausländeranteil. Ab hier wird dann der Text deutlich auffälliger. Das muss man sich dann auch mal wirklich und wirklich bildlich vorstellen. Denn aus Afghanistan kommen 201, aus Ägypten 44, Albanien 18, Algerien 23, Angola 1, Argentinien 13, aus Armenien 20, aus Aserbaidschan und so weiter und so fort bis Z Menschen. Aber damit reicht es natürlich noch lange nicht. Denn hinderlich ist auch das Problem Nummer 2, die Arbeitslosen. Der Stadtteil Altona Altstadt hat mit 9,7% den höchsten Anteil an Arbeitslosen zwischen 15 und 65 Jahren. Problem Nummer 3, die Geringverdiener. Insgesamt haben Steuerpflichtige im Stadtteil Altona Altstadt ein Einkommen von durchschnittlich 23.500 Euro. Im Vergleich zum durchschnittlichen Einkommen in Hamburg liegen die Werte insgesamt deutlich niedriger. Das Problem Nummer 4, die Alleinerziehenden. Die Zahl der alleinerziehenden Haushalte liegt deutlich über dem Hamburger Durchschnitt. Problem Nummer 5, die Alten. Auch im Vergleich mit den benachbarten Stadtteilen Ottensen, Eimsbüttel und St. Pauli hat Altona Altstadt mit 13,6% den größten Anteil der über 65-Jährigen. Immer noch nicht Schluss? Das Problem Nummer 6, die Sozialwohnungen. Altona Altstadt hat mit 21,5% den höchsten Anteil an Sozialwohnungen im Planungsgebiet. Nicht ganz unvermittelt soll uns ein wenig später klar werden, warum das nun wirklich, aber auch wirklich stört, denn Auszug 2, das Schanzenviertel ist ein prägendes Szene- und Trendviertel, das zusammen mit Ottensen und St. Pauli als Hamburgs kreative Stammzelle bezeichnet wird. Die große Bergstraße verbindet die beiden Kreativmilieus Ottensen und St. Pauli miteinander. Etwas genauer in dem, was gemeint ist, ist dann noch die Untersuchung der GEWOS, auf der diese Aussagen basieren. Altona Altstadt zeigt Anzeichen eines problematischen Stadtquartiers mit einem hohen Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern. Insgesamt liegt im Stadtteil eine verminderte Kaufkraft vor. Wie auch immer, es gibt Hoffnung. Auszug Nummer 3. Ab 2003 hat sich hier mit den kreativen Zwischennutzern des Forums und des Verbands eine neue Offenheit entwickelt. Das Forum wird umgebaut und eine Kreativetage im ersten Obergeschoss eingerichtet. IKEA möchte anstelle des Frappants bauen. Ein anderes Impulsprojekt im Plangebiet sind die Musikclubs um die Sternbrücke. Auf den Bahnflächen sehen die Gutachter mögliche Potenziale für Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Steg ist jedenfalls mit dabei. Auszug Nummer 4. Die Steg Hamburg ist seit dem März 2010 für das Quartiersmanagement von Altona Altstadt zuständig. Ziel der Förderung ist die Durchführung eines auf maximal 8 Jahre befristeten Prozesses der integrierten Stadtteilentwicklung, durch den das Quartier sozial stabilisiert, das Wohnumfeld aufgewertet, ehrenamtliches Engagement geweckt, die lokale Wirtschaft gestärkt und eine Identifikation mit dem Quartier entwickelt werden soll. Zitat Ende. Im Wesentlichen aber soll das Gebiet in Neusprechmanier familienfreundlich werden. Was das heißt, kann man im Schanzenviertel in Ottensen gut sehen. Auszug Nummer 5. Das Förderungsinstrument Sanierungsgebiet wird zur Stadterneuerung in Gebieten mit schwerwiegenden städtebaulichen, baulichen, strukturellen, funktionalen und sozialen Fehlentwicklungen eingesetzt. Was das für Fehlentwicklungen sind, haben wir ja oben schon gelesen. Das Bild überzeichnet zwar absurd, wo es irgendwie überzeichnen kann, wir sollen aber endlich und jetzt wirklich kapieren, dass der Zustand unerträglich sein muss. Da wohnen auch Menschen mit zu wenig Kaufkraft, auch Menschen nicht deutscher Herkunft, auch Menschen über 65, auch Alleinerziehende und Arbeitslose. Nur wenig Worte hat das Heft über für das größte innerstädtische Bauprojekt derzeit. Auszug Nummer 6. Durch die geplante Verlegung des Fernbahnhofs nach Norden werden in zentraler Lage Entwicklungsflächen frei, die für städtische Nutzung wieder gewonnen werden sollen. Das Projekt wird Mitte Altona genannt, umfasst insgesamt 75 Hektar und hat zum Ziel, ein neues Quartier mit Wohn- und Arbeitsflächen zu schaffen. Die Planung liegt im Zuständigkeitsbereich der BSU, der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Die Entwicklung der Flächen soll sich am Leitbild mitten in Altona, Freiraum für Vielfalt, orientieren. In dem Leitbild wird es da nicht gerade konkret, dafür aber wieder familienfreundlich. Auszug Nummer 7, Quartiersbezug betonen, Strukturen verknüpfen, Alltagsqualitäten entwickeln, Vielfalt schaffen, Defizite abbauen, familiengerechtes Quartier, Identität sichern. Zum Abschluss noch einige Auszüge aus der GEWOS-Untersuchung Stadterneuerung Altona Nord von 2003, auf den das alles vorher Zitierte basiert. Auszug Nummer 8. Anlass der Untersuchung ist der Bedeutungsverlust und Niedergang des östlichen Altonaer Zentrums sowie die Verödungserscheinungen im Bereich Nobistor. Der Bereich bildet kein attraktives Entree zum Altonaer Zentrum. Während der Stadtteil Altonaer Altstadt eher von ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen geprägt ist, weist der westliche Teil des Bezirkszentrums mit Ottensen deutlich positivere Tendenzen auf. Das hört sich doch richtig positiv an. Weniger gut ist da Auszug Nummer 9. Altona Altstadt zeigt Anzeichen eines problematischen Stadtquartiers mit hohem Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern. Insgesamt liegt im Stadtteil eine verminderte Kaufkraft vor. Hierunter dürfte auch der ortsansässige Einzelhandel leiden. Der Bereich Nobistor wird in hohem Maße von Obdachlosen benutzt. Es naht ganz, ganz viel Hoffnung. Ein letztes Zitat, Auszug Nummer 10. Bereits heute ist erkennbar, dass sich die Bevölkerungsstruktur im Stadtteil ändert. Das Untersuchungsgebiet wird zunehmend von jungen Menschen, darunter Studenten und junge Kreative, nachgefragt. Seit 1995 ist der Ausländeranteil im Gegensatz zu dem in der Gesamtstadt in Altona Altstadt rückläufig. Das war's an Auszügen. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university and they all get put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. They all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Ja, wir haben jetzt hier noch im Studio Nico von der Plattform Altona gegen Verdrängung, der uns was erzählen möchte zu Altona Nord, der Umgebung und wie das da aussieht. Ja, beziehungsweise das ein bisschen konkreter zu machen, was wir gerade gehört haben, was mit dem Zukunftsplan so angedacht ist. vielleicht nochmal dieser Zukunftsplan, das als stadtentwicklungspolitisches Instrument, das leitet sich natürlich aus der offiziellen Stadtpolitik, also wachsende Stadt, Unternehmen, Stadt, wie sie Donani einst erfunden hat und wie sie dann unter der CDU-Schill-Regierung und dann der CDU-Regierung weiterentwickelt wurde und wo jetzt auch nahtlos dran angeknüpft wird. Dazu gehört der Stadtumbau West und daraus wird natürlich auch dieser Zukunftsplan abgeleitet, der früher Masterplan hieß. Und das heißt natürlich zum einen, dass so ein Gebiet wie dieses Zukunftsplangebiet, vielleicht nochmal zu der Umgrenzung, das ist im Norden begrenzt von Eimsbüttel, also es gehört noch Altona Nord dazu, das ist im Westen begrenzt von Ottensen und das ist im Osten begrenzt durch St. Pauli und im Süden durch die Elbe. Und schon aus dieser Lage ergibt sich, dass das ein im Sinne der wachsenden Stadt oder des Unternehmensstadt eher vernachlässigtes Gebiet ist, während in Ottensen und St. Pauli, Schanze auch, schon sehr viel passiert ist in Richtung Umstrukturierung, in Richtung einer rentablen Stadt, einer vergoldeten Stadt, lag dieses Gebiet lange im Dornröschenschlaf und das soll jetzt eben damit geändert werden. Und das passiert auch so. Kannst du uns zu konkreten Auswirkungen, die jetzt schon sichtbar sind, was sagen? Einmal war ja die große Hoffnung, wir haben ja da verschiedene Schwerpunkte in diesem Gebiet. Ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, zwei ganz wichtige Bereiche in diesem Zukunftsplangebiet, nämlich oder am Rande, ist einmal das Bahngelände. Du hast gesagt Mitte Altona, das wird natürlich im Atlas nur am Rande erwähnt, weil es nicht offiziell zum Zukunftsplangebiet dazugehört. Ah, okay. Das ist Vorbehaltsgebiet der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Das geht so nach Bundesbaugesetzbuch, dass ein Gebiet von besonderer Entwicklungswichtigkeit eben Vorbehaltsgebiet wird. Okay. Und damit nicht mehr dem Bezirk Altona untersteht und ebenso das Gebiet um die Große Bergstraße, Sanierungsgebiet S5 genannt, das untersteht auch der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt als Sanierungsgebiet. Und dieser Zukunftsplan hat also die Funktion, die Zwischenräume oder die gemeinsame Erschließung dieses Gebiets Altona Nord, Altona Altstadt zu gewährleisten. Und da ist es natürlich ganz wichtig, was in diesen Zentren dann aber passiert. Ne? Also in der Großen Bergstraße beispielsweise. Weil das sind sozusagen Motoren der Entwicklung oder Hotspots der Entwicklung. Und eine Absicht war ja eben mit IKEA, da die Große Bergstraße umzukrempeln, richtig. Also einen Kundenmagnet zu schaffen, der diese vorhin, hast du es ja erwähnt im Atlas, diese negativen Entwicklungen in der Großen Bergstraße zu korrigieren. Und das passiert auch schon, bevor IKEA überhaupt noch gebaut wird. Also die Gewerbemieten steigen mächtig an. Das Investoreninteresse ist geweckt. Wir haben zum Beispiel in der Großen Bergstraße haben wir englische Finanzinvestoren, die da jetzt zum Beispiel das Gebäude, in dem die Haspa ist, das kennen vielleicht einige, gekauft haben. Da sind teilweise 300%ige Mietsteigerungen. Wir haben andere Investoren 25%ige Mietsteigerung. Wir haben in der Straße natürlich das Immobilienunternehmen Brun, vielleicht etwas bekannter in letzter Zeit aus der Presse, mit der Geschichte, wir werden ja später auch nochmal zu sprechen kommen, ne? Mit dem Dönerladenbesitzer Müslin Shahin und wie Brun mit dem umgegangen ist. Der hat mehrere Gebäude in der Großen Bergstraße, der hat auch Großes vor in der neuen Großen Bergstraße, beispielsweise ganz neue Bebauung da, wo Woolworth ist, da wo das ehemalige Leque ist, über Shukai, das ist ja so ein bisschen 70er Jahre Architektur, etwas so runtergekommen, das soll ganz neu bebaut werden, sechsstöckig und dann noch Riegel reingezogen. Kannst du kurz beschreiben, was es jetzt ist, so ungefähr, wie man sich das vorstellen kann, wie es aussieht? Wie es jetzt gerade aussieht. Noch sieht das so aus, dass ganz viel neu Leerstand ist. Zum Beispiel eben diese angesprochene Brun-Immobilie da an der Spitze zwischen Neuer Großer Bergstraße und Großer Bergstraße, so am Goetheplatz. Da ist eben der Dönerladen raus, da ist Brautmoden raus. Da werden auch die anderen Mieter in nächster Zeit rausgehen. Und eben auf der anderen Seite auch ist jetzt gerade Leerstand, aber es ist alles in Startlöchern für eine neue Entwicklung. Mich würde noch interessieren, Zukunftsplan heißt es ja jetzt, Masterplan hieß es wohl mal, haben wir zumindest so recherchiert. Was du jetzt sagst, hört sich an, als wäre der Masterplan immer noch der Masterplan. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Umbenennung? Weißt du darüber was? Darüber weiß ich nichts, aber ich denke, Masterplan klingt einfach extrem abschreckend. Das klingt so nach genau dem, was sie vorhaben, nämlich das ganz große Umkrempeln, das ganz große Inwertsetzen eines eben durch die Immobilienwirtschaft vernachlässigten Stadtteils bislang noch. Und in der Presse wird das ja so ein bisschen verkauft. Zukunftsplan, das ist ein Beteiligungsinstrument. Also es passiert sowieso eine Entwicklung, das sind Marktdynamiken, da kann man auch nichts dran ändern. Und mit diesem Zukunftsplan wird gewährleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an einbezogen werden und ein großes Wort mitreden können. Das ist nicht so. Also es gibt von der Bezirksversammlung gibt es Beschlüsse darüber, wie dieser Zukunftsplan gestaltet sein muss. Und da geht es eindeutig darum, Investoren aufzuzeigen, wo sie investieren können, beziehungsweise Infrastruktur zu verbessern. Und es gibt auch einen Mitmachteil in diesem Zukunftsplan, aber das ist nicht der eigentliche Charakter. Mitmachteil, das ist so die übliche Spielwiese? Oder vielleicht können wir später auch noch ein bisschen mehr auf diese Beteiligungsstrukturen zu sprechen kommen. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, Nico, ist Altona Plattform gegen Verdrängung. Was macht ihr? Altona Plattform gegen Verdrängung ist ein Zusammenschluss von Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich, wie der Name schon sagt, gegen die Verdrängung wehren, die in solchen Umstrukturierungs- oder Aufwertungsprozessen immer erfolgt, aller Erfahrung nach und aller wissenschaftlichen Erhebung nach. Und das sind Menschen, die sich da zusammengeschlossen haben, die kommen jetzt nicht aus dem Nichts, die haben ihre Erfahrungen gemacht im Stadtteil. Da ist ja in letzter Zeit einiges los gewesen. Da war der, schon angesprochen eben die Planung zu IKEA, der Abriss von Verpand. Da war die geplante Moorburg-Trasse, da geht es um die Bebauung des Bahnhofsgeländes, übrigens faktisch ohne jegliche Bürgerinnenbeteiligung. Da gibt es ist nachgeschoben noch ein ganz kleines Alibi-Instrument der Anhörung der Bürger, aber das war eigentlich ganz ohne vorgesehen. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben sich da Menschen zusammengeschlossen, um diesen gesamten Raum zu bearbeiten, des Zukunftsplans. Weil das eben eine zusammenhängende Planung ist, haben wir gesagt, wir müssen uns auch entsprechend dieses Gebiet organisieren und wir wollen explizit nicht die Spielchen mitmachen, uns durch diese Mitmachinstrumente, wir machen mal Ideen, die dann aber nicht umgesetzt werden oder vielleicht doch, aber nur in der Stadt, in der Straßenverschönerung und haben grundsätzlich keinen Einfluss darauf, wie die Mietpreisentwicklung zum Beispiel sich entwickelt. Das machen wir nicht, sondern wir greifen auf die Recht auf Stadterfahrungen zurück, dass wir uns selbst ermächtigen müssen, dass wir selbst aktiv werden müssen, dass wir laut und deutlich sagen müssen, was wir wollen und was wir nicht wollen und darüber entsprechenden Druck aufbauen, um eine Entwicklung aufzuhalten. Ja, ich wollte es noch ein bisschen konkretisieren. Und zwar möchte ich zitieren aus einem Heft von Extranah. Das ist Extranah Nummer 4, herausgegeben von Kunstnah. Und bei Extranah Nummer 4 unter der Überschrift Wem gehört das Licht, wird ein bisschen beschrieben. Ich denke, wer sich ein bisschen lokal auskennt, weiß, dass Kunstnah also jetzt nicht für... Ich zitiere einfach da draus. In Altona bedingt man sich seitens der Stadtplanung des Instruments der Bürgerinnenbeteiligung auf Socken. So gab es kürzlich Wandertage, in Auftrag gegeben vom Bezirksamt Altona und der BSU, anlässlich derer man auf einem begehbaren und wasserabweisenden Stadtplanausschnitt herumtapsend mit bunten Punkten seine Wünsche und Abneigungen bezüglich verschiedener, auch längerfristig geplanter Veränderungen im Stadtteil markieren durfte. Dies wurde fotografiert und damit dokumentiert. Solche und ähnliche Veranstaltungen wird es noch viele geben. Wer fragt, was das soll, wo doch alles längst im Masterplan oder im Zukunftsplan ausgetüftelt und festgelegt zu sein scheint, bekommt vielleicht auch mal eine ehrliche Antwort. Zitat, dann, so eine Mitarbeiterin des durchführenden Planungsinstituts, kann der Bürger wenigstens sagen, so haben wir es gewollt und so ist es nicht geworden. Ja, sehr sprechende Zitate. Ich denke, bevor wir uns jetzt im Detail nochmal mit den konkreten Auswirkungen dieses Plans befassen und das in einem verlangsamten Tempo, vielleicht erstmal noch Musik. Und dann freue ich mich sehr, Nico, wenn du auch noch weiterhin da bist, um uns zu unterstützen in der Wegführung. Ja, gerne. Wir beginnen unseren akustischen Spaziergang am Bruno-Tesch-Platz. Das ist der Straßenwinkel zwischen Großer Bergstraße und Jessenstraße mit St. Pauli im Rücken, also von St. Pauli kommend, das Eingangstor zur Fußgängerzone, eine der ältesten Straßen und die Haupteinkaufsstraße von Altona Altstadt. Hier hinter dem Grewe-Hochhaus ragt das neue Forum in neuer Verkleidung hervor. Hier stehen die Zeichen bereits auf Veränderung. Heiner, du wohnst ja hier in der Gegend und hast die Blinzelbar gemacht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Was tut sich hier eigentlich am Bruno-Tesch-Platz? Ja, ich möchte das Mikrofon erstmal öffnen, weil Judith sitzt ja neben mir, die eigentlich die Blinzelbar gegründet hat. Am 1. August zum Beispiel wird es einen Gedenktag geben über den Blutsonntag in Altona. Und das, denke ich, wird, also es, ich glaube, am 1. gibt es beim Gericht eine Gedenkveranstaltung und am 3., am Mittwoch, wird dann um, ich glaube, 17 Uhr vom Bruno-Tesch-Platz aus ein Spaziergang durch die Große Bergstraße sein, um diese verschiedenen Orte, wo dieses Geschehen dann stattgefunden hatte, 1935, das nachzuvollziehen. Also ich will nicht weiter das einfach aus. Ja, also das ein bisschen zurück nochmal geschaut in die Geschichte und in die Aktualisierung der Geschichte in der Gegenwart. Die Frage bezog sich jetzt wahrscheinlich mehr auf die Gebäude, wie du sie formuliert hast. Also wir stehen da und du hast schon fast ein ganz markantes Gebäude übersprungen, nämlich das Grewe-Hochhaus, das, ich weiß nicht, wie viel Stockwerke hat, 20, 24 oder so. Und rückblickend auf diese ganze Diskussion, die ständig stattgefunden hat in der Springerpresse und auch in anderen Zeitungen, auch vom Hamburger Bausenator Kossack angefangen und alle folgenden, wurde ja immer gesagt, das Frappant ist eine Bausünde, in die man am besten eine Bombe schmeißen sollte. Auch sehr im aktuellen Zusammenhang sehr, sehr interessant, diese Sprachregelung. Okay. Das ist natürlich jetzt hier bei dem Grewe-Haus nie in Erwägung gezogen worden. Also das Grewe-Haus steht da ganz markant, ist porthässlich und markiert zwar den Eingang zu der großen Bergstraße, steht zum größten Teil leer. Und was da nun eigentlich passieren soll, kann man, also ich von meinen Möglichkeiten her, ich habe noch ein bisschen recherchiert, herauszufinden, was Grewe damit vorhat mit dem Gebäude, ob das verkauft werden soll. Es gibt Andeutungen, dass es verkauft werden soll, aber da weiß ich jetzt nichts Definitives Bescheid. Auf jeden Fall ist es ein sehr markantes Gebäude und darunter ist also der Realmarkt, da ist ein Schleckermarkt, da sind verschiedene andere, es ist ein Café, ein türkisches Café. Und an der Ecke, also es sind zwei türkische Cafés und ein Café steht schon ewig leer. Soweit ich weiß, sind da Callcenter drin, verschiedene andere Sachen, es sind auch Zahnärzte und ich glaube Ärzte, die Ärztedichte in der Gegend ist ja sowieso die höchste in ganz Altona oder in ganz Hamburg oder in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, man hört da immer unterschiedliche Aussagen dazu. Auf jeden Fall ist es schon ein wichtiger Punkt, der eigentlich in der ganzen Diskussion nie eine Rolle gespielt hat, das Grewe-Hochhaus. Soweit erstmal. Ja, Bettina, du bist da auch in der Gegend ansässig, aber hast ja auch, also bist ja auch politisch aktiv gewesen. Was tut sich denn da so an der Jessenstraße? Da gibt es ja dieses Technische Rathaus und ja, vielleicht erzählst du mal. Hm? Genau, also ein kleiner Abstecher praktisch, wenn man jetzt vom Grewe-Hochhaus steht, nach links. Wenn man da die Jessenstraße entlang geht, dann sieht man auf der linken Seite, da wächst ein riesiges Wohnquartier in den Himmel, das sogenannte Jessenquartier. Da stand ehemals das Gesundheits- und Jugendamt, glaube ich, der Stadt oder Hamburg oder des Bezirks. Und ja, da sollen 162 Wohnungen entstehen und die sind von einem Investor gekauft worden, der sie dann wiederum vermieten soll. Und Fertigstellung ist wohl bis Frühjahr 2012 geplant. Also es sieht schon so aus, als wenn es jetzt seine endgültige Höhe erreicht hat. Und ich wohne dort um die Ecke und dieses Quartier hat das Straßenbild schon erheblich verändert. Ist also eins von vielen Bauvorhaben in Altona, Altstadt, in der ganzen Gegend. Ist ja ein richtiger Bauboom ausgebrochen und deswegen sollte das nicht unerwähnt bleiben. Und von da aus würden wir dann wieder zurück Richtung Große Bergstraße gehen. Vielleicht noch eine Zusatzinformation. Ich habe mich da auch ein bisschen versucht zu informieren über das Jessenquartier. Also du hattest es ja schon gesagt, es war ehemaliges Jugendgesundheitsamt. Robert Jarowoy schreibt in seinem Überblick über die aktuelle Situation, dass dieses Gebäude verkauft wurde. Also es war ja ehemals im Besitz der Stadt Hamburg oder des Bezirks, das weiß ich jetzt nicht so genau. Der Erlös, ich zitiere, der Erlös ist in den Grundstock der Finanzbehörde geflossen und damit in der Elbphilharmonie oder der HSH Nordbank versenkt worden. Das Jugend- und Gesundheitsamt muss jetzt aus Steuermitteln eine horrende Miete in einer anderen Location bezahlen. Nach seinen Informationen ist es auch so, dass dass da jetzt Eigentumswohnungen gebaut werden. Ich bin mir da nicht so ganz schlau draus geworden. Auf der Webseite desjenigen, der die Bautafel da gemacht hat, steht, dass es Mietwohnungen sind. Auf der Webseite steht dann aber, also auf der Bautafel steht, dass da Mietwohnungen gebaut werden. Auf der Webseite steht dann aber, dass die Vermietung über einen institutionellen Anleger geht. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt schon auf dem freien Markt verfügbar ist, dass man sich da schon einmieten kann oder wie das aussieht. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, genau, den Weg zurück zum Eingang der Großen Bergstraße und beginnen oder gehen weiter zum Forumgebäude. Genau, das Kulturforum. Ja, dann könnte ich eigentlich auch was dazu sagen, denn das Forumgebäude kennen wir ja nun, glaube ich, ganz gut seit 2005. Da sind wir da Mieter gewesen und dann als Zwischennutzer eingesetzt, dadurch, dass wir eigentlich auch in der Nachbarschaft unsere Atelierräume hatten und haben seitdem eigentlich die Belange des Bezirkes verfolgt. Was sind Veränderungen im Stadtteil, waren im Sanierungsbeirat tätig und haben eben sehr genau Kenntnis gehabt, was ist eigentlich im Frappant-Gebäude los. Und das hat uns eigentlich bewogen, die Blinzelbar so zu nutzen, wie wir das dann bis 2009 getan haben. Mhm. Judith, das... Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, weil es das Forumgebäude betrifft und jetzt ja neu bestückt durch Edeka, DM-Markt, eben so vielen anderen Geschäften, dann oben viel Vermietungen teuer und dann eben können wir natürlich weitergehen, wer war in diesem Haus schon von uns, vielleicht hat da gewohnt. Also ganz genau, so hatten wir das auch vorgesehen. Judith, du hast jetzt als diejenige, die eigentlich vielleicht am längsten von allen hier Anwesenheiten in genau diesem Forumgebäude aktiv ist und sozusagen die Entwicklung auch ziemlich lange zurückverfolgen kannst, eigentlich ja schon so einen kleinen Hinweis gegeben. Vielleicht aber auch, um jetzt nochmal... diesen neuen Standort einzuleiten, kurz Musik und dann geht es weiter mit dem neuen Kulturforum. Thank you. also jetzt an der Station Neues Kulturforum angelangt und Judith hat es gerade eben schon beschrieben, wenn man da so im Erdgeschossbereich entlang geht, hat man es mit einem DM-Markt zu tun, mit Aldi, mit Depot, Makromat, Edeka ist dort zu finden mit, wie wir festgestellt haben, eher gehobenem Sortiment. Uns hat jetzt interessiert, was heißt es eigentlich, in so einem Bereich zu leben, wenn er gerade sich in der Umstrukturierung befindet. Und ganz konkret haben wir hier Anna Bergschmidt als Gast, um uns eigentlich eine Antwort auf die Frage zu geben, was ist das eigentlich für ein Gefühl, in einem Haus zu leben, was gerade umgebaut wird. Versuchen sozusagen jetzt nochmal die Etagen hochzufahren, nämlich Anna, das Haus, in dem du gelebt hast, kannst du das vielleicht nochmal kurz beschreiben, ist ja ein ziemlich hohes. Ja, es ist eben ein Hochhaus. Das Forum, jetzt heute heißt es Neues Forum Altona, ist ein Wohnblock, ein Wohnhaus mit ungefähr 10 Stockwerken, also die sind unterschiedlich gestaffelt gewesen. Ich glaube, das höchste war tatsächlich 12, aber da befanden sich dann auch keine Wohnräume, sondern Dachböden, in dem sehr viele Menschen gewohnt haben, als ich dort eingezogen bin. Ungefähr auch 2005, 2006 rum war das. Es war, soweit ich weiß, relativ voll vermietet mit ungefähr 300 Wohnungen unterschiedlichster Größe, von Einzimmerwohnungen bis, ich glaube, Dreizimmerwohnungen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr viel größer waren die nicht. Und das Klientel, das dort gewohnt hat, war, wie vorher schon von John beschrieben, eben jene ungünstige sozioökonomische Struktur überwiegend. Also Menschen einfach mit einem geringen Einkommen, Menschen mit Migrationshintergrund. Auch viele alte Menschen haben dort gewohnt, teilweise auch schon Leute, die wirklich seit 1974, seit es dieses Hochhaus eben gibt, dort gewohnt haben. Das war der Stand, in dem ich da eingezogen bin. Durchaus auch mit Sanierungsstau, wie das so schön heißt. Also es war mir klar, wo ich da hinziehe, dass es eben ein Hochhaus ist, weil es jetzt nicht super schick ist. Ich fand es aber toll da, weil es eben auch einen gewissen Flair dieser Straße einfach auch, ja, es hat einfach die reale Welt wieder gespiegelt, möchte ich es mal nennen, so wie die Zustände eben auch sind. Sie sind nämlich nicht für alle so toll. Genau. Vor einem Jahr war es ja, als da die Seladenpassage pressefeierlich eröffnet wurde. Genau zu diesem Zeitpunkt, das war etwa Halbzeit jetzt erstmal der Modernisierungsarbeiten, also die dauern da jetzt schon fast 2 Jahre an. Und diese ganze Veranstaltung, ja, wo denn eben geladene Pressevertreter bei Häppchen und Sekt zusammenstanden, da warst du ja auch zugegen, genau, da warst du auch und hast da deinem Unmut oder ja, zumindest war es deutlich, dass es in einem eklatanten Missverhältnis steht, was die da unten präsentiert haben zu der Situation der Mieter in dem Gebäude. Vielleicht kannst du mal sagen, wie es da ausgesehen hat, also wie es da konkret aussah, dein Alltag. Mhm. Also es war so, die Eröffnung unten wurde natürlich, ja, Presse mäßig sehr positiv dargestellt, wie schön, wie toll, alles ist hell, hell und der Baudezernent sprach von neuen Klötzchen. Oben aber in den Wohnungen darüber liegend, in denen die Sanierungsarbeiten eben aktuell stattgefunden und auch immer noch stattfinden, ist es eben so, dass die Mieter in wahnsinnigem Dreck gelebt haben, im wahnsinnigen Lärm gelebt haben, der teilweise morgens um 7 wirklich mit massivsten Stemmarbeiten und Presslufarbeiten vonstatten ging. Mit, also wie man sich eben, also es war, das neue Forum Altona ist das größte Sanierungsobjekt in einem Sanierungsgebiet in Hamburg. Das ist eine riesengroße Baustelle und es wurde am lebenden und wird am lebenden Objekt saniert, was eben ganz massive Probleme mit sich bringt, über die sich ein Bauträger, ein Investor, ein Vermieter eigentlich im Klaren sein sollte und dieses dann versuchen sollte, mit den eben im Objekt befindlichen Mietern vernünftig zu machen. Also es war aber leider in der Realität einfach nicht so schön, weil Termine von Arbeiten oftmals nicht schriftlich vorher angekündigt worden sind. Die Bauarbeiten im Ganzen haben ohne vorherige schriftliche Ankündigung stattgefunden, sondern fingen dann einfach irgendwann an. Und die Mieter, die dort in dem Haus leben, mussten ja teilweise oder eben alle früher oder später eben wegen Sanierungsarbeiten aus ihren Wohnungen für kurze oder eben auch längere Zeit umgesiedelt werden in eine Übergangswohnung, um vielleicht wieder in ihre alte Wohnung dann zurückzuziehen. Das alles sind hat so stattgefunden, dass eigentlich auch der damit betrauten Firma oftmals nicht klar war, wann welche Umzüge stattzufinden haben, weil es Probleme wohl mit den bauzeitlichen Abläufen gegeben hat. Also es war dann so, dass Mietern gerne auch mal 2 Wochen gesagt wurde, so in 2 Wochen müsstest du jetzt bitte umziehen, damit wir in deiner Wohnung was machen können. Mieter wurden nicht darüber ausreichend aufgeklärt, inwieweit Sanierungen in der Wohnung stattfinden. Also es war ein nicht so schönes Wohnen dort. Da sind denn auch immer mal wieder Feuerwehrwagen vorgefahren, ne? Ja, es hat sehr häufig gebrannt in diesem Haus. Mhm. Vielleicht da noch so ein, also ich habe mir das Vergnügen gegönnt, vor einer Woche dann nochmal durch das Forumgebäude, durch das neue Forum zu laufen, und bin also da in den Fahrstuhl rein. Unten der Fahrstuhl ist noch derselbe wie vor 10 Jahren oder ich weiß es nicht, 15 Jahren, 30 Jahren oder als er gebaut wurde, wahrscheinlich 30 Jahren. Und dann hochgefahren, überall stinkt es, also durch diese Bauarbeiten, so wird geflext, da wird geschweißt, da wird gebohrt, überall riecht man das. So eine Flexarbeit an so einem Metallstück produziert einen ganz schönen Geruch. Dann, wenn man durch die Flure geht, also das Gehen hat schon seine Probleme, weil der Boden ziemlich uneben ist. Aber man muss bedenken, da leben, wohnen Menschen auf diesen, die diese Gänge benutzen müssen, um zu ihren Wohnungen zu kommen. Es liegen Leitungen frei rum, also Stromleitungen. Wenn du Pech hast und du fasst so eine, oder du kommst gegen so eine Leitung und bist gerade irgendwie der Unglückliche, bei dem die Sicherung nicht ausgeschaltet wurde, dann könnte da was passieren. Also es ist sehr laut. Man muss sich vorstellen, das ist alles so ein Betonklotz. Und wenn da irgendwo im Haus ein Loch in die Wand gebohrt wird, was da pausenlos passiert, dann hört man das im ganzen Haus. Das hört man sogar unten bei Edeka. Nicht so laut wie oben in den Wohnungen, zugegeben, aber man hört es. In der Nähe hört man das natürlich noch viel besser. Also das sind alles so Eindrücke, die ich da mitgenommen habe. Ich habe auch zum Teil Fotos gemacht, wo man das auch zum Teil sehen kann. Also ich fand es schon allein der Aufenthalt für mich als nicht dort Wohnenden, eine halbe Stunde war schon Stress hoch 3. Lena, du hast eben gesagt, da sind immer Feuerwagen vorgefahren. Kannst du dazu mehr sagen? Hast du da auch irgendwelche Dinge gesehen? Also immer mal wieder, ich bin ja auch häufiger in der Gegend, immer mal wieder bin ich da vorbeigefahren und es hat gebrannt in dem Gebäude, ne? Das hat man schon mitbekommen, auch wenn man jetzt nicht direkt Anwohner ist. Das war eben so, dass da wohl mehrmals die Woche verschiedene Sachen gebrannt haben. Ich habe den auch mal nachgefragt. Das waren dann die Müllschächte oder irgendwelche Sofas, die irgendwo standen, oder ja, also verschiedene Dinge. Das ist auch nicht ganz so leicht rauszubekommen. Es gab mal die Vermutung, dass es Brandstiftung gewesen ist. Das weiß ich jetzt aber auch nicht im Detail. Nur ist es, hängt es wohl damit zusammen, dass die Türen sehr oft nicht geschlossen wurden. Also die Türen standen eigentlich immer offen. Ja, vielleicht also kannst du da noch was eben sagen, ja. Dass eine der Hauptproblematiken oder also ein Problem einfach gewesen ist, dass Klingelanlagen und Türen, also das sind so Türschlösser, über Monate hinweg einfach nicht funktioniert haben und nicht repariert worden sind. Wenn sie dann mal repariert worden sind, sehr schnell wieder nicht mehr funktioniert haben. Ich selber habe einfach tatsächlich 8 Monate lang ohne eine funktionierende Klingel gelebt. Also ich bin dann in dem Gebäude. Also das ist eine offene Baustelle gewesen, in der einfach jeder Mensch, und ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie das auch getan haben und gesehen haben, da konnte jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit hineingehen, was eben für die Sicherheit dann ein Problem darstellt. Ganz offensichtlich, wie man das ja leider häufig beobachten musste. Also ihr habt die ganze Zeit so von der Größe erzählt. Habt ihr irgendwelche Zahlen, so wie viele Menschen da drin gewohnt haben oder drin wohnen könnten und wie viel da jetzt noch drin sind? Ja, grob. Also wie gesagt, vor 2-3 Jahren, bevor das Gebäude verkauft wurde, fing es schon an, dass man angefangen hat, zu entmieten im Sinne von, wenn eine Wohnung frei wurde, wurde erstmal kein neuer Mieter reingesetzt, weil eben klar war, auch aufgrund des Sanierungsgebietes und der Veränderung, die in der Straße stattfinden soll, dass dort sich höchstwahrscheinlich ein neuer Investor findet. Und damit der dann eben besser in Ruhe arbeiten kann, und hat man darauf hingearbeitet, je mehr Wohnungen ja, leer, desto besser eben, desto freier kann man arbeiten. Das heißt, am Anfang, wie gesagt, vor 5-6 Jahren haben noch sehr viele Menschen gewohnt, vielleicht 240. Und dann wurde es eben weniger im Laufe der Zeit. Zu Beginn der Arbeiten haben dort vielleicht noch grob 160 Mietparteien gewohnt. Zwischenzeitlich waren es dann wesentlich weniger, weil eben sehr viele Altmieter ausgezogen sind, weil das einfach kein... Man konnte dort tatsächlich eigentlich nicht wohnen. Also das waren wirklich unwohnbare Zustände. Und mittlerweile ist das neue Forum zu 80% wieder belegt. Mhm. Neu vermietet an neue Bewohner des Viertels mit höherem Einkommen und ja, Menschen, die sich die Mieten leisten können. Ist denn den alten Mietern, die da weggezogen wurden, irgendwas angeboten, dass sie zurückkehren können? Ja, es wurde ja immer gesagt in der Öffentlichkeit oder auch bei einer Veranstaltung zu den Sanierungsarbeiten mit dem Vermieter oder der Firma oder wie auch immer, dass natürlich würden sie jeder, der dort jetzt lebt, soll dort bitte auch hinterher noch wohnen, und sie würden sich ganz fürchterlich darum bemühen, alles dafür zu tun, dass auch jeder Hartz-IV-Empfänger weiterhin dort wohnen kann, weil sie da sehr viel Wert drauf legen auf ihre Mieter, und die Realität ist leider eine andere. Gut, also ich frage auch deswegen, weil ich hatte nochmal bei Immobilien-Scout tatsächlich geguckt, was da an Wohnungen vermietet wird, und was da so an Mietpreisen drinsteht, hat mich dann doch schon sehr gewundert. Also so, dass wenn die Mieten vorher so bei irgendwas um 6 Euro gelegen haben pro Quadratmeter kalt, werden die Wohnungen jetzt so um 10 bis 13 Euro im Quadratmeter angeboten, beziehungsweise Luxusvariante oben auf dem Dach dann tatsächlich bei 15 Euro netto kalt und 20 Euro warm. So wie die Sozialstruktur da vorher im Hochhaus aussah, wird sich das wahrscheinlich keiner leisten können, da irgendwie zu dem Preis zurückzukehren. Nein, es sind tatsächlich überwiegend 9 Meter. Okay. Darf ich da noch mal was zu sagen? Anna, zu Beginn war ja ein Teil, dieser kleine Durchgang, der zur Jessenstraße führt, der war ja mit Büro bestückt von der Saga, also da war so die Hausverwaltung drin. Also meiner Meinung nach waren da sehr viel mehr Menschen im Gebäude. Und das ist ja jetzt auch als Wohnraum umgebaut, sodass man nicht davon ausgehen kann, 240 Wohnpartien, sondern eigentlich, glaube ich, doppelt so viel. Es gibt jetzt auch mehr Wohnraum, ja. Und dann die Penthäuser noch hinzu. Also welche genaue Zahl, weiß ich nicht. Aber es waren schon, also da muss man auch bedenken, unten die vielen Menschen, die da gearbeitet haben in den Gewerberäumen. Also es ist schon... jetzt weiß ich, du meinst den Riegel, der wohl ehemals im Saga seine Geschäftsstelle drin hatte. Ja. Genau, da sind Büroräume in Wohnräume umgewandelt worden. Zum Teil in seniorengerechte Wohnungen, zum Teil in Wohnungen für körperlich und geistig benachteiligte Menschen. Also man hat sich da auch bemüht, einen Mix der Bewohnerschaft herzustellen. Ach, und das entspricht auch der Tatsache. Also das ist wirklich... Soweit ich das... übersehen kann, ja. Es wird gerne als Vorzeigeobjekt der Altonaer Bezirkspolitiker genannt, wie toll es dort gelungen ist, eben Büro in Wohnkomplexe umzuwandeln. Was sie dabei gerne verschweigen, ist einfach der Fakt, wie hoch die Mieten in diesen Wohnräumen sind. Und es ist ja auch bekannt, dass die Besitzer, die bekamen ja einen Kredit, und das, soweit ich weiß, war das der letzte, der bewilligt wurde, diese 50 Millionen von der HSA Nordbank. Damit haben sie das dann saniert, mit dem Geld. Und was wäre eigentlich, ihr seid ja auch ein bisschen zum Teil beschäftigt mit so Mietrecht und so, was wäre eigentlich eine angemessene Behandlung der Mieter gewesen? Also eine Ausweichwohnung? Also ich als Mieter hätte mir einfach gewünscht, dass ich mehr Informationen bekommen hätte von Anfang an, dass man mir Termine mit langem Vorlauf mitgeteilt hätte, dass man im Ganzen einfach Bauarbeiten mitgeteilt hätte und dass man nicht morgens irgendwie aus der Tür geht und nachmittags wiederkommt und feststellt, die Tür ist nicht zu öffnen, der Fahrstuhl funktioniert nicht, ich weiß gerade nicht, wie ich in mein Haus kommen soll, die Schlösser sind ausgetauscht worden, also einfach eine ja, wenn man versucht hätte, irgendwie mit den Mietern, also ich hätte mir gewünscht, wenn man mit mir mehr geredet hätte und mich mit einbezogen hätte, wenn man, also dass man einfach, ja, sich darum bemüht hätte, wirklich in echt die Mieter behalten zu wollen. Ja, aber jetzt so ganz formal, als ich da drin war vor einer Woche, dachte ich, wie kann man das da aushalten, da würde ich sofort ausziehen. Also nicht jetzt, weil die Preise höher sind, sondern weil einfach die Umstände, dieser ständige Lärm, dieser ist ja unzumutbar. Gibt es da nicht eine Regelung im Mietrecht, die dann sagt, okay, für die Zeit des Umbaus bekommen Sie eine Austauschwohnung in der entsprechenden Lage? Ach so, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also es ist wohl so, dass am Anfang der Investor mit dem Bezirk tatsächlich darüber Gespräche geführt hat, auch mit Leuten aus dem Sanierungsbeirat, sprich der Steg, Gespräche darüber geführt hat, wie man diese Sanierung bestmöglich abwickeln kann. Und es wurden tatsächlich Überlegungen angestellt, irgendwie Leute in Hotels umzuquartieren oder in anderen Wohnraum im Bezirk oder vielleicht mal während einer Dauer irgendwie für 2 Wochen nach Mallorca zu schicken. Das alles wurde aber verworfen, weil eigentlich allen Beteiligten klar war, dass eine Sanierung am lebenden Objekt nicht funktionieren kann. Also und statt dass man sich dann nach einer Lösung umgeschaut hat, hat man es einfach gemacht. Okay. Mit dem Ergebnis, dass es deutlich länger gedauert hat als eigentlich vorgesehen. Ne? Die sind mindestens ein Jahr im Vollzug im Prinzip. Und weil du gerade gesagt hattest, du hättest dir gewünscht, dass du ein bisschen besser informiert worden wärst. Eigentlich war ja das Gegenteil denn vielleicht eher der Fall. Da gab es ja diese Asbestsanierung, also diese Geschichte, dass da unten im Keller ein nicht abgesicherter Asbestcontainer gestanden hat, über eine Zeit, bis es dann eben auch Öffentlichkeit erfahren hat. Dann wurde interveniert, gab es da Vorstände vom Bezirk und es wurde abgesichert. Aber im Grunde hat sich diese Angelegenheit ja länger hingezogen. Da gab es dann eben auch Nachbesserungen, also am Konzept oder an dem vorgeschlagenen Gutachten, also ein Asbestgutachten. Eigentlich war vorgesehen, dass man in dem Gebäude eine sehr kostengünstige Variante wählt und das Asbest mit Rigipsplatten verkleidet und so eben günstig bei der Sanierung wegkommt. Das wurde allerdings zurückgewiesen, so in der Form, und hat dann eben dazu geführt, dass die Sanierung deutlich kostenintensiver geworden ist für den Investor. Das hatte er sich wohl anders gedacht in seiner Kalkulation. Dann gab es dann noch im Verlauf eine weitere Geschichte, die ganz interessant war, die jetzt was mit dem benachbarten Gebäude zu tun hat, und zwar mit dem Frappant. Das hatte dann eben in dieser Zeit auch schon IKEA gekauft, das Grundstück. Mussten die Eigentümer, dieses Wuppertaler Investoren-Ehepaar, die das Frappant-Gebäude im September 2008 gekauft haben, soweit ich weiß, die mussten die nachbarschaftliche Zustimmung geben, damit IKEA bauen kann. Und da gab es dann auch Verzögerungen, weil eben ja wohl das so war, dass diese Investoren aus Wuppertal diese Zustimmung erstmal verweigert haben. Da gab es dann auch Artikel zu diesem Thema, das ist dann nicht ganz klar, aber im Grunde lief es wohl darauf hinaus, dass sie eben Gelder aus einem Sanierungstopf bekommen wollten für diese Asbestsanierung, damit sie die eben gegenfinanziert wird, und da haben sie dann eben von der BSU, das sind im Prinzip Bundesgelder auch, der Sanierungstopf, und dort haben sie dann eben auch Gelder bekommen. Offensichtlich, das weiß man ja nicht genau, es wird ja nicht drüber geredet, aber es ist ja so, das konnte man der Presse nehmen, dass ein CDU-Politiker aus dem Bezirk ja tatsächlich von einem Erpressungsversuch seitens der Investoren gesprochen hat. Also wirklich kurz und knackig: Wenn ihr uns nicht Geld gibt für die Asbestsanierung, die ja nun mehr kostet, dann geben wir nicht die Zustimmung zu der Ansiedlung für IKEA. Also das war der Presse zu entnehmen. Mhm. Also jetzt hat man ja eigentlich ziemlich konkret gesehen, was es heißt, Bevölkerungsaustausch herzustellen. So wird es ja tatsächlich auch genannt. Mit was für ungemütlichen Bedingungen man da so zu kämpfen hat, wenn man eben ungewollterweise in solche Prozesse gerät. Ich fände es jetzt hochinteressant, nochmal ganz kurz ein bisschen die sozialen Voraussetzungen von sowas zu beleuchten. Dieses Immobilienpärchen, weiß man eigentlich überhaupt die irgendetwas? Hat irgendjemand, ist, Wie treten, sind das Privatleute? Wer? Du meinst jetzt dieses Ehepaar aus das Wuppertal? Das Ehepaar aus Wuppertal, was, wenn ich das richtig verstanden habe, Besitzer dieses neue Forumsgebäude ist und sich in dem Moment, wo IKEA sozusagen im Spiel war, erstmal noch versucht hat, Gelder zu sichern. Das ist nicht so ganz eindeutig klar, ob IKEA erst danach, es war ja die K-Werkstatt, zu der Zeit sehr der Interessent eigentlich für das Verbandgebäude, die eigentlich auch so Pläne hatten. Was dann in der Bezirksversammlung abgelaufen ist, dass IKEA auf den Plan kam und ob es zu diesen Verträgen in der Zeit kam, gleichzeitig, da bin ich also nicht informiert. Okay. Also ich weiß nur, dass diese Leute kunstbeflissen mit Kultwerk West also sich da aufhielten und dann da sich Kontakte anbahnten und die sagten, okay, wir machen aus diesem Gebäude hier etwas Neues, was dann auch Geld bringt und eben auch diese Künstler ersetzt, die jetzt so lange Zwischennutzer waren. Also ja, das ist natürlich auch insofern interessant, Judith und Heiner, ihr wart ja sozusagen als Künstler schon lange dort, seid aber als solche offenbar nicht wahrgenommen worden. Wie war denn eure Situation in der Blinzelbar? Wir sind 2000 in den Bezirk gezogen. Waren also informiert über die Zusammenhänge, Große Bergstraße, Probleme, Sanierungsgebiet Altona Altstadt. Die Altonale eigentlich war Ausgangspunkt. Habe ich gefragt, kann ich da nicht in so einem leerstehenden Laden was machen? Und da waren die dann so angetan und haben gesagt, nun bleiben Sie doch ein bisschen, das würde doch wieder lukrative Gewerbetreibende anziehen. Das war der Beginn. Na, dann kamen die Architekturstudenten, die das übernahmen und das, und so langsam wurden das immer mehr. Es war nicht mein Ziel, einen Raum als Atelier zu haben. Es war wirklich die Grundlage, dass wir sahen, was ist Frappant, was findet hier eigentlich statt. Und unsere ganze Arbeit bestand eigentlich wirklich darin, das zu thematisieren und mit diesen Möglichkeiten an diesem Ort. Mhm. Und somit haben wir natürlich viel, also diese von 2005 eigentlich bis 2009, wo wir dann die Kündigung bekamen, die Zeit genutzt, darauf zu verweisen. Ich habe den Blau im Weg vom